Hinter ihm steht, konsequent im Gedanken der Kaiserkrönung, die Kirche, die einen Universalherrscher braucht, um ihre universale Macht unter seinem Schutz aufzubauen. Je wertvoller sie Lothar in seinem Kampfe dient, desto mächtiger steigt sie empor. Aus dem Familienstreit der Karolinger erhebt sich das Papsttum über den Kaiser, der jetzt der Krönung bedarf, nicht mehr daran denken kann, sich selber die Krone aufs Haupt zu setzen. Lothar fand schon 823 für gut, sich in Rom krönen zu lassen. Als 11 Jahre später Ludwig und Pippin ihren durch Lothar tief gedemütigten und durch die Kirchenbuße zum Herrscheramt untauglich gemachten Vater wieder erheben wollen, findet eine neue feierliche Krönung, diesmal in Metz, statt. Dabei schwindet natürlich die Geltung dieses Kaisertums. Der Kaiser steht nicht mehr über den Synoden. Eine Pariser Synode erklärt ganz deutlich, dass die Kirche über dem Kaiser steht. Im Jahre 833 sind alle Söhne der ersten Ehe gegen den Kaiser verbündet. Auch der Papst steht in ihrem Lager. Lothar hat sich ihn eigens aus Italien mitgebracht. Auf dem Rotfelde bei Colmar, seither im Volksmund das Lügenfeld genannt, treffen sich die Streitenden zwischen zwei Heeren und der alte Kaiser wird von seinen Gegnern umgarnt. Sein Heer verlässt ihn, er gerät in die Gewalt des brutalen Lothar. Von diesem wird er so furchtbar gedemütigt, dass eben die neuerliche Krönung notwendig geworden ist. Bald darauf aber vergibt der schwache Mann dem unkindlichen Ältesten und enterbt die treuen Söhne Ludwig und Pippin zu dessen Gunsten. Als Pippin plötzlich stirbt, will nun der Kaiser zugunsten Lothars und des jungen Karl die Söhne des Verstorbenen und Ludwig enterben. Aber der Adel Aquitaniens erhebt sich für sie und in Bayern schlägt Ludwig los. In diesem neuen Kampfe ist dann Ludwig, der Vater, auf einer Rheininsel bei Ingelheim gestorben, nachdem er dem Sohne Vergebung erteilt, die er in Wirklichkeit von diesem wegen seines wiederholten unväterlichen Verhaltens hätte erbitten müssen. Mit dem Tode des marklosen Frömmlings endet der widerliche Abschnitt aus der Geschichte des Zerfalls von Karls großem Reiche. Nun kommt der selbstverständliche Aufeinanderprall der einzelnen Machtwünsche und Herrschaftsbegierden. Hier winkt Machtentscheidung. Der elende Intrigenkampf um einen schwachen Kaisergatten und Mann ist vorbei. Wenn wir von diesem frommen Ludwig gerne Abschied nehmen, ohne uns viel nach seinem Grab in Metz umzusehen, das eine muss ihm doch noch aufgelastet werden, dass er jene Sammlung uralter Heldenlieder, die Karl hat aufzeichnen lassen, in pfäffischer Verständnislosigkeit den Flammen übergab. Diese wahrhaft unersetzlichen Denkmäler sind uns auf ewig verloren gegangen. Zwischen den Brüdern muss nun die Entscheidung fallen. Mit Lothar streitet die Einheit des Frankenreiches, mit den verbündeten Brüdern Karl und Ludwig die Zukunft der nationalen Entwicklung der Reichsvölker. Denn längst klafft es im Inneren schwer durch Karls des Großen Reich. Osten und Westen und Süden stehen sich immer fremder gegenüber, fremd in nationaler Hinsicht, je mehr im Westen und Süden die germanische Zunge der Herrenschicht verklingt. Fremd in wirtschaftlicher Beziehung, fremd in der Art der Bestellung des Bodens. Im Osten steht das unerschütterte germanische Volkstum, die Ostfranken, Bayern, Thüringer, Friesen, Alemannen und Sachsen, die Deutschen. Im Westen aber gibt es schon Romanen, auch schon in Italien, wo die langobardische Sprache verklungen ist. Die Germanen haben noch die alte Naturalwirtschaft. Die Romanen in Gallien und Italien aber sind, umgeben von den Mauern der alten Römerstädte, voll daran, in die Geldwirtschaft zurückzukehren, die mit der Völkerwanderung verlassen wurde. Im Osten herrscht noch größtenteils das germanische Ständewesen mit seinen Bauernheeren, während der Westen schon ganz dem Lehenswesen gehört. Kein Netz von Verbindungen bringt die Auseinanderstrebenden zusammen. Die Ansätze unter Karl sind längst verfallen. Seine Nachfolger hatten nur noch für Erbzank Zeit. So muss das karolingische Weltreich zerfallen. Lothar hat es nicht erhalten können. Die Flamme des Bürgerkriegs zuckt im Frankenreich hoch. Schon bedrängt Lothar, sein Kaiserrecht geltend machend und von der Kirche unterstützt, seinen Bruder Ludwig, als Karl im Rücken des Kaisers erscheint. Die Brüder verbünden sich und rücken bei Fontenay, wie zu einem Gottesgericht gegen Lothars Reiterscharen. In beiden Heerlagern misst man der Entscheidung die Kraft göttlichen Urteils bei. Der Kaiser und die Reichseinheit sind 841 die Besiegten des Kampftages. Aber Lothar gelingt es, die Sachsen zu einer Erhebung gegen Ludwig aufzurufen. Die Bauern kämpfen noch einmal für ihr altes Heidentum, diesmal als Bundesgenossen des Kaisers und durch ihn als Bundesgenossen der bonifatischen Reichskirche. So verschiebt die Geschichte mitten in Blut und Ernst Kulissen und Personen, um auf einmal sich selbst ein Satyrspiel vorzumachen, ehe die Tragödie, die unendliche Tragödie des handelnden Menschen weiter abrollt. Wie die Sachsen gegen Ludwig, so werden im Süden die enterbten Pippinsöhne gegen Karl aufgerufen. Die bedrohten Brüder aber schließen sich umso enger zusammen. Bei Straßburg vereinigen sie ihre Heere und bekräftigen das erneute Bündnis durch einen feierlichen Eid, den beide Heere nachsprechen müssen. Es sind die Straßburger Eide von 842, aus deren Sprache deutlich erklingt, dass Osten und Westen des Frankenreiches endgültig auseinanderklaffen. Was die einen schwören, ist ein altertümliches Französisch, was die anderen Althochdeutsch. Die Straßburger Eide sind der erste deutsche Soldatenschwur. Lothar kann sich gegen die vereinigten Gegner nicht halten. Er muss sich immer mehr nach Süden seiner italienischen Machtstellung zurückziehen. Endlich willigt er in Verhandlungen. In Koblenz in der Kastorkirche und dann in Verdun wird getagt. Hier kommt im Jahre 843 der berühmte Teilungsvertrag zustande. Mit der Reichseinheit ist es vorbei. Man teilt das Reich, wie drei reiche Erben eine seltsame, mannigfaltig zusammengesetzte Gütermasse unter sich aufteilen. Wie persönlich es dazu geht, ersehen wir aus der famosen Begründung um des Weines willen, mit der Ludwig der Deutsche ein Stück des köstlichen Rheinlandes erhält. Worms, Mainz und Speyer sind so sein eigen geworden. Was ist sonst das Fränkische Reich, das davon da ab Ostfränkische heißt? Zweimal ist der Rhein seine Grenze, von abwärts Bingen bis etwa Remagen und nördlich von Selz bis zur Mündung der Aare. Diese ist von oberhalb Bern an Grenzfluss. Sonst aber zieht die Gebietsscheide entlang der Westgrenze des Sachsenlandes, im Süden aber längs der hohen Schweizer Wasserscheiden, im Tirolischen jedoch das Gebiet um Bozen, Brixen und Innichen noch für Ludwig umspannend, um weiter nach dem Osten den Kamm der Karnischen und Julischen Alpen zu folgen, dann südöstlich durch den Kars zur Adria zu streben, von hier an der alten karolingischen Ostgrenze zur Ostsee, Eider und Nordsee entlang. Ludwig der Deutsche besitzt also Bayern mit seinen Gauen, Alemannien ohne das Elsass, aber mit dem Aargau, dem Thurgau und Kurätien. Er besitzt Sachsen und Thüringen, Ostfranken, aber ohne Köln und Bonn. Es ist ein weit gespanntes, nord-südlich sich erstreckendes Gebiet, das die Wacht gegen die Slawen hält und die ungarische Tiefebene behütet. Karl der Kahle hat zu seinen Aquitanien das alte Neustrien und einen Teil von Burgund mit Chalon hinzugewonnen. Im Norden reicht sein Herrschaftsbereich bis zur Schelde, so dass Flandern westfränkisch wird. Was aber zwischen den beiden Reichen liegt, der schmale nord-südliche Streif zwischen Rhein und Schelde, Aare und Saone, dann Burgund und Italien, wird Lothars Teil, der die Kaiserkrone behält. Im Norden sind Aachen, Köln, Metz, Trier und Verdun seine Kraftzentren. Das Ganze aber, ein völkisch uneinheitliches Land, heißt wieder recht persönlich Lotharingen. Es ist ein Reich, dessen Nordpfeiler beiden Nachbarn, dem West- wie dem Ostfränkischen Reich, im Wege steht, bestimmt ihnen eines Tages zur Beute zu werden, da er von Italien auf die Dauer nicht verteidigt werden kann. So erscheint am Horizonte von Verdun eine neue Teilung.